Mancher Givel ist mit Ethanit verschlammt. Nicht jeder hat denen Asbest vertraut. Aber wichtig war, dass die wieder fronten. Beim stärksten Sturm nicht nass gehen konnte. In der Sub war immer Maggi drin. Und noch zum Fernsehen. Oh, die gut steckt Leona. Und jedwoch hat er missen Sinn, wo er Treppenhaus geboren hat. Vielleicht geh ich mal weg, aber ich weiß, ich komm mal wieder. Weil hier seh ich da. Oma war vor dem Garten, gemießen Obst und ach, Tomaten. Und wo mal der Salat geschuss, war trotze Kummer vor Verdruss. Der Opa hat auf den Bäm gesetzt, die sind dann viel zu eng gewachsen. Später haben wir die dann abgeschnitten. Das hatten wirklich sehr verletzt. Und abends in der Kellerkich, der Kohlenofen hat gebrannt. Da haben sie viel vom Krieg verzählt. Die Geschichten hab ich all gekannt. Vielleicht geh ich mal weg. Aber ich weiß, ich komme wieder. Weil ich seh dich da. Und lass mich dann vor immer nieder. Lass mich dann vor immer nieder.